wir danken dir, Jesus. Wir danken dir für deine Gegenwart hier in diesem Raum, Herr. Danke, dass du hier bist, Jesus. Mit deiner Präsenz, Herr. Danke, Herr. Und ich habe gehört, einfach die ganze Zeit, zuerst habe ich gehört, einfach dieses Wort aus 2. Korinther 3, Vers 18, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Abend bei einigen wirklich so diesen entscheidenden Schritt in Richtung Freiheit gehen möchte. Da sind Dinge in deiner Seele, Dinge in deinem Leben, die wie so ein Gefängnis bedeutet haben, die es eng gemacht haben in deinem Leben, die es eng gemacht haben in deiner Seele. Ja, und Jesus sagt, wo mein Geist ist, da ist Freiheit. Und im Jesaja, das war das Zweite, was ich hatte, im Jesaja, da heißt es, die Salbung zerbricht das Joch. Halleluja. Das heißt, jedes Joch der Unfreiheit wird zerbrochen durch die Salbung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 1, Vers 16 heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Und Heil bedeutet umfassendes Heil. Heil bedeutet nicht nur ewiges Leben, sondern Heil bedeutet Freiheit in der Seele. Heil bedeutet Heilung im Körper. Heil bedeutet Frieden in jedem Bereich deines Lebens und Wohlergehen. Das bedeutet alles Heil. Aber ich habe wirklich empfunden heute Abend, weil das Erste, was er gesagt hat, war, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und ich glaube, dass es wie so ist, dass heute Abend, das sind einige hier, die noch wie in einem Gefängnis eingesperrt sind in ihrer Seele. Aber heute Abend hat Jesus wirklich für dich den Schlüssel für die Öffnung der Gefängnistür angesetzt. Und dieser Schlüssel ist die Kraft Gottes. Dieser Schlüssel ist die Salbung Gottes. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte das in meiner Seele erleben, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich möchte wirklich hineingehen. Ich möchte wirklich über diese Schwelle in die Freiheit hinausgehen. Ja, weil manchmal, weißt du, manchmal ist es so, du bist so an das Gefängnis gewöhnt, dass du gar nicht merkst, dass die Tür eigentlich offen ist und dass du rausgehen kannst. Und heute Abend, ja, sagt Gott, die Tür ist offen und der Raum der Freiheit ist für dich da. Wenn dich das betrifft, wenn du sagst, jawohl, ich glaube, ich bin so jemand, ich glaube, ich muss heute Abend diesen Schritt gehen in die Freiheit, weil wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und die Salbung Gottes ist hier, um jedes Joch der Knechtschaft und Gefangenschaft in deinem Leben zu zerbrechen. Dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne und wir setzen dich einfach frei in dem Namen Jesu Christi. Danke, Herr. Kommt ruhig näher, ja genau. Danke, Jesus, Herr, für den Geist der Freiheit, der hier ist, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Jesus, Herr. Herr, in deinem Namen, Herr, ist Freiheit. In deinem Geist, Herr, ist Freiheit. Und deine Salbung zerbricht das Joch. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesus über jeden Einzelnen, der hier nach vorne gekommen ist, Herr, in Jesu Namen, sei frei und los von jedem Joch, das dich gebunden gehalten hat. In Jesu Namen, heute Abend, die Gefängnistür ist offen und da ist Freiheit. Freiheit für dich, die kommt. Freiheit, die kommt. Halleluja. Halleluja. Ja? Halleluja. Du? Für dich auch? Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Oh, Heiliger Geist. Danke. Du weißt es in deinem Herzen, welches das Gefängnis ist, von dem du befreit werden möchtest. Sieh das einfach gerade. Die Tür ist offen. Da ist jetzt der Raum der Freiheit für dich. Vor dir ist weites Land. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, oh, in Jesu Namen, oh, sei frei und los, oh, sei frei und los von allem, was Menschen denken könnten auch, Herr, in Jesu Namen, ich setze da wirklich Freiheit auch von Menschenfurcht, nimm das für dich in Anspruch, in Jesu Namen, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, für den Geist der Freiheit, Herr, oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Freedom. Yes. Freiheit. In Jesu Namen für immer. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Deine vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Ja. Halleluja. Deine vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, Halleluja. Oh, das ist ein Geist der Freiheit, der sich ausbreitet. Oh, Jesus, ja, Amen. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Das ist ein Geist der Freiheit, der sich ausbreitet. Oh, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Komm dir einfach weiter nach vorne. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, die Salbung zerbricht es hier. Oh, die Salbung zerbricht es hier. Danke, Vater, für weiten Raum, weiten Raum, weiten Raum in seinem Leben, weiten Raum, weiten Raum. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Lass einfach diese Sache, die dich geknechtet hat, lass sie jetzt los. Halleluja. Wo ist dein Geist? Ist da ist Freiheit. Danke, Vater. Es ist nicht eine Frage des Gefühls, sondern du ergreifst es jetzt im Glauben. Du ergreifst es für dein Leben im Glauben. Es geht nicht darum, dass du irgendein Gefühl jetzt hast, sondern es geht darum, dass du es ergreifst im Glauben und dass du dich darauf stellst und dass du sagst, jawohl, da ist dieser Raum der Freiheit für mich. In Jesu Namen. Oh, da ist dieser Raum der Freiheit. Da ist dieser Raum der Freiheit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Jesus. Ja, jeder Lügengeist verlässt dich in dem Namen Jesu Christi. Jeder Lügengeist, wo der Feind dich belogen hat und dir ein Gefängnis eingeredet hat. Das ist nicht reales. Oh, danke, Jesus. Für Freiheit. Oh, für Freiheit. Für Freiheit. Für Freiheit. Für Freiheit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du willst auch. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Freiheit. Gehört ihr beide zusammen? Nee. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, dein Geist ist Herr, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Freiheit. Oh, dieselbe Geist, wie du tanzt. Oh, tanz in der Freude am Herrn. Denn die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja, die Freude am Herrn ist deine Kraft. Ich glaube, das ist wichtig, weißt du, dass ihr wirklich diesen Raum nehmt, diesen Raum der Freiheit. Komm, lass uns einfach mal ein bisschen so in diesen Tanz reingehen. Halleluja. Nimm das wirklich bewusst im Glauben. Da ist Freiheit für dich. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Nimm dir diese Freiheit. Keine Menschenfurcht, keinen Gedanken, was irgendjemand denkt oder so. Sondern du bist frei. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit, sagt Gott. Halleluja. Und dieser Geist ist in dir. Oh, ich bin frei, ich bin frei. Halleluja. Ich habe nur den Eindruck, dass jemand von denen, die gerade jetzt auch Befreiung empfangen haben, da war es wie so, dieser Geist der Unfreiheit hat sich auch wie körperlich geäußert, und zwar so im unteren, so im Unterleibbereich, so im unteren Bauchbereich, Hüftbereich. Das war wie wenn das so eingeschnürt wäre da bei dir. Bei wem war das so? Das war wie so eingeschnürt hier. So bei dir, ja, komm mal her. Gott setzt dich gerade jetzt auch von diesem körperlichen, streck dich zu mir, gerade zu mir, genau. Leg mal deine Hände da so drauf, ja. Danke, Vater, du hast sie freigesetzt in der Seele, Herr. Und jetzt sagen wir auch, sie ist frei und los in ihrem Körper, in Jesu Namen. Dieses Joch verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Bei dir ist es auch? Okay, nicht das ist was anderes, nein, sondern wegen dieser Unfreiheit. Ja, okay, leg einfach mal die Hand da, wo der Knoten ist, ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, dein Geist ist da, ist frei. Frei und los. Frei und los in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gott ist gut. Danke, Jesus. Das ist bei dir auch? Okay. Dann leg die Hand drauf. Danke, Vater. Danke, Vater. Frei und los. Es ist interessant, wie sich das, die Seele auch auf den Körper auswirkt. In Jesu Namen. Frei und los. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Amen. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Er ist hier, und wo sein Geist ist, da ist Freiheit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann dürft ihr Platz nehmen. Halleluja. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu diesem Glory Life Intensivabend. Ja, es ist ein Abend der Freiheit. Halleluja. Preist den Herrn. Es ist ein Abend seines Geistes und ein Abend seines Wortes. Kann mir da jemand helfen? Das ist zu schwer. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf, wir hatten ein Zeugnis von gestern Abend, was Gott getan hat. Du wolltest es gerade erzählen, es ist auch ein Zeugnis einer Befreiung, was gestern Abend passiert ist. Sie konnte das heute schon feststellen, was da passiert ist. Können wir das Mikrofon anmachen da? Das hier da? Ja, ja. So, genau. Komm einfach nach vorne und erzähl, was passiert ist. Bisschen lauter. Es muss lauter. Lauter. So, jetzt. Ja. So. Ja, hallo. Nee, das ist nicht an. Was. Ja, hallo, ich bin Elena und ich möchte gerne Zeugnis weitergeben. Ich habe den Eindruck, dass ich das weitergeben soll von gestern, und ich möchte Gott ehren. Ich möchte Dank auch Pastor Georg sagen, ja, dass ich gestern Befreiung bekommen habe. Ich bin seit 13 Jahren Christ, und seit 10 kann ich so sagen, dass es ein Problem ist mit Essstörung. Zuerst war das extreme, ich konnte gar nichts mehr essen, Todesängste gehabt, und dann in andere Extreme, ich habe alles gegessen, was im Kühlschrank war, also ob das süß war, ob das alles, und das hat mich so wie gequält da drinne, und ich habe gemerkt, dass meine Organe sind schon kaputt und alles Schmerzen und immer mit Galle und Leberproblemen und so, und die Ärzte haben aber nichts festgestellt, war alles immer perfekt beim Untersuchung und so, und dann habe ich zu Gott geschrien, und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Ich habe gesagt, entweder holst du mich oder befreist du mich, aber er hat sich entschieden, mich zu befreien. Amen, Amen. Ja, und gestern, wo sie ausgesprochen haben, dass es durch die Seele was raus muss, und das ist so, dass ich merke auch physisch, dass ich keine Gedanken mehr habe, was Essen betrifft. Also ich, sonst war das immer, ich konnte Bibel nicht lesen, ich konnte Lobpreis nicht machen, ich konnte gar nichts da mich konzentrieren, weil das immer um Essen gedreht hat, und ich dachte, nee, das kann nicht wahr sein, ich irgendwie, und gestern habe ich gemerkt, und heute habe ich bloß gefrühstückt, und ich habe absolut kein Problem, dass ich nicht gegessen habe. Und diese Kekse zum Beispiel oder so konnte ich früher gar nicht. Habe ich immer so gemacht. Und, aber heute war das absolut egal. Also absolut. Und ich habe immer so einen Eindruck gehabt, ich brauche, dass ich vollkommen werde. Ich brauche Mann, ich brauche Essen, ich brauche das. Und Jesus, ich brauche keinen Mann im Namen Jesu. Wenn ich einen Mann bekomme, das wird nur Bonus sein im Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, und ich danke Jesus Christus, dass er mich komplett frei gemacht hat. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Elena, für dieses wunderbare Zeugnis. Halleluja. Preis den Herrn. So wunderbar. Ist noch jemand, der etwas erzählen möchte von gestern, was vielleicht passiert ist, was du gestern noch nicht erzählt hast? Ist noch jemand da, der zufällig ein Zeugnis geben möchte von dem, was gestern passiert ist? So wie Elena, manche Sachen, die merkst du erst am nächsten Tag oder so, was sich verändert hat. Ist noch jemand, der ein Zeugnis geben möchte da? Nee? Okay. Gut. Gott hat gestern schon mächtig gewirkt und heute ist er immer noch am Wirken. Weißt du was? Wenn du so ein Zeugnis hörst, du kannst dich immer mit dranhängen. Wenn bei dir es was Ähnliches gibt in deinem Leben, vielleicht jetzt nicht eine Essstörung oder so irgendwas, aber vielleicht auch, ja, aber wenn du weißt, okay, bei dir ist da so eine Sache einfach in deiner Seele, die dich quält, das kann irgendeine Sucht sein, es kann irgendein Zwang sein oder irgendetwas Vergleichbares. Das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Amen. Also wer ist hier, wer sagt, ja, okay, an dieses Zeugnis kann ich mich gleich mit dranhängen und mitempfangen. Dann streck einfach mal deine Hand aus, ja. Danke, Jesus, Herr, für dieses Zeugnis. Und ich danke dir, Herr, dass jedes Zeugnis, das wir hören und das gegeben wird, bereits der Geist der Weissagung ist für weitere Zeugnisse, Herr. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi, Herr, auch da in diese zwanghaften Verhaltensweisen, in diese Süchte, da kommt jetzt deine Freiheit hinein. In Jesu Namen, wir binden diese Geister von Essstörung, wir binden diese Geister von Sucht nach irgendwelchen Medikamenten oder Alkohol oder was auch immer, Drogen oder sonst irgendetwas, diese Zwangsgedanken auch, zwanghaftes Denken an bestimmte Dinge, wir binden das in dem Namen Jesu Christi, wir brechen diese Macht jetzt in Jesu Christi Namen über dir und über diesen Seelen jetzt in Jesu Christi Namen. Sei frei und los von jeder Störung in deiner Seele, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Gebt mir eben die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und jetzt bekommt ihr das wunderbare Wort Gottes. Ich glaube, wir fangen mit Christine an, dass sie gibt euch als erstes eine kurze Botschaft weiter. Wir haben ein super Menü heute Abend, ja, ein Fünf-Gänge-Menü. Preist den Herrn, Wort Gottes, kurze Botschaften, kurze Worte. Also hört gut zu, was der Geist euch dadurch sagt. Und ich komme dann zum Schluss nochmal und gebe euch was weiter. Also lasst uns hören, was der Heilige Geist sagt. Hat doch unser heißgeliebter Pastor die Geschichte von diesem Jünger sind auf dem See, Sturm und Jesus kommt dazu oder ist schon im Boot, je nachdem, welche Geschichte man hier gerade so liest. Wir nehmen jetzt mal Markus 6,50 und da steht, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Also Jesus kommt da ja so gespenstmäßig an und sie kriegen da Panik und Panik ist Angst. Und Angst kommt nicht von Gott. Amen dazu. Und Angst führt immer dazu, dass etwas passiert, was du eigentlich überhaupt nicht willst. Weil sich immer der Teufel dahinter hängt. Es ist das Gegenteil von Glauben. Und sogleich, aber zum Glück, redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost. Und das spricht er auch zu dir. Heute, er sagt, sei getrost. Sei bitte getrost oder sei doch getrost, mein Kind. Ich bin's. Fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. In dem Fall sind es ja mehrere. Und dann steht da, und das war das, was mich gestern so angesprochen hat vom Pastor, das hat er zwar nicht erwähnt, aber ich fand das so enorm, und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Und ich habe mir aufgeschrieben, wenn Jesus im Boot ist, ist alles gut. Und damit ist doch die Frage, ist Jesus in deinem Boot? Oder besser gesagt, bist du in diesem Boot, egal wie rum? Also, wenn Jesus im Boot ist, ist alles gut. Glaube nur, wenn er im Boot ist. Und wenn man in Matthäus liest, in Matthäus 14 gibt es diese Geschichte ja auch. Und als Petrus, der ja dann aus diesem Boot stieg, aufgrund dessen, dass Jesus sagt, komm, als er den Wind sah, was tat er da? Er fürchtete sich. Da geht das doch mit dieser Angst schon wieder los. Erst steigt er mutig aus auf das Wort von Jesus, dann fürchtet er sich. Und ich habe es eben schon mal gesagt, in dem Moment, wo du dich fürchtest, passieren Sachen, die willst du nicht. Du willst sie nicht. Und Jesus sagt dann ein Vers weiter, warum, und er spricht ihn direkt an, warum hast du denn überhaupt gezweifelt? Er könnte auch anders fragen, warum hattest du Angst? Hä? Ich bin noch da. Jesus, ich bin noch da. Ich bin doch da. Ich verlasse dich nicht, ich lasse dich nicht und ich verlasse dich auch nicht. Glaube nur. Versteht ihr? Und außerdem, das Gute an diesen ganzen Geschichten ist ja, dass die manchmal so tiefschichtig sind, dass man nicht nur weiß, oh, wenn Jesus im Boot ist, wird alles gut. Jesus kommt auch nicht zu spät, habe ich mir aufgeschrieben. Also jetzt nochmal Boot, die sitzen da alle drin. Jesus hat übrigens gesagt, dass sie da einsteigen sollen. Wollte ich nur mal dazu sagen, ne? Also die sind ja nicht freiwillig da eingestiegen. Die sind da eingestiegen, weil er gesagt hat, die sollen da einsteigen, also geht da woanders hin. Und dann geht dieser Sturm los, von dem du ja gestern so auch nochmal gesprochen hast. Dieser Sturm, diese Stürme unseres Lebens sind ja manchmal einfach so da. Und die hocken da im Boot und eigentlich hätten sie ja zum Sturm sprechen können, aber das hatten sie noch nicht so ganz verstanden. Und dann kommt Jesus. Weil der nicht zu spät kommt. Es ist zwar totales Chaos da irgendwie und Wasser und die Schöpfen und Angst haben sie auch noch und alles Mögliche. Und du könntest denken, ich meine, der hätte doch schon früher kommen können, oder? Findet ihr nicht, dass er auch schon hätte früher kommen können? Hätte er doch. Dann wären wir doch gar nicht in der Lage gewesen. So denken wir manchmal. So denken wir manchmal. Hey, du kommst zu spät. Martha hatte das übrigens, glaube ich, auch irgendwie zwischendurch mal gesagt. Wenn du da gewesen wärst, dann wäre nämlich Lazarus nicht gestorben. Ja, das stimmt vielleicht. Aber er wäre auch nicht auferstanden. Versteht ihr? Er kommt nicht zu spät. Er kommt in deinem Leben nicht zu spät. Und außerdem kommt er. Das auch noch. Nicht nur, dass er nicht nur zu spät kommt, also dass er das gar nicht kann, sondern er kommt. Ich finde das nochmal so, das hat mich so berührt, dass ich dachte, ist doch jetzt mal egal, ob der Sturm tobt oder nicht tobt da so rum. Erstens ist Jesus da. Zweitens sitzt du ja hoffentlich mit ihm zusammen im Boot. Und außerdem hast du zusätzlich noch Autorität. Also es geht hier nicht nur darum, Jesus kommt nicht zu spät. Oh, Schwitz, ein Glück, er ist da. Versteht ihr? Das ist auch so eine Denke, die wir manchmal haben. Hoffentlich kommt er. Jesus, wo bist du? Versteht ihr? Hey, hallo, in dir. Wenn du Ja gesagt hast, in dir. Also sprich, er ist schon da. Das nur mal dazu. Für die Jünger war das ja noch etwas, was sie mit Jesus zusammen erlebt haben. Ja, da war er noch nicht in ihren Herzen. Der Heilige Geist war ja auch noch nicht ausgegossen. Aber bei dir ist Jesus immer da. Er lässt dich nicht, er verlässt dich nicht und er ist immer da. So einfach ist es eigentlich. Du bist mit deinen Gedanken manchmal woanders. Das mag sein, ja. Das mag schon sein, genau. Dass du denkst, hä, der kommt zu spät, hä, der kommt überhaupt nicht, wo ist er denn überhaupt wo ist er denn? Sind doch eigentlich total bekloppte Fragen. Er ist doch da. Er ist doch da. Und er hilft dir auch. Der Heilige Geist ist uns als Helfer gesandt. Und wisst ihr, was die Aufgabe eines Helfers ist? Zu helfen. Der Helfer, man kann ja manchmal denken, man hat so einen Helfer und der sitzt einfach neben einem und tut nichts. Echte Helfer tun etwas. Das ist total simpel, aber manchmal, und das Evangelium ist ja eigentlich auch total simpel, aber manchmal vergessen wir die Simplizität dieses Evangeliums. Er ist dein Helfer. Dann frag ihn doch einfach und sag doch einfach mal, dass er dir helfen soll. Ich mache das andauernd, weil ich das total klasse finde. Ich habe so einen Struggle im Moment da mit diesem Hauskauf. Einige wissen das ja, dass ich in Hamburg ein Haus gekauft habe und dass das immer alles hin und her geht. Und in Heikendorf gibt es auch noch ein Haus. Und mein Bruder ist da seit 6 Monaten ist er da beschäftigt, das da irgendwie hinzukriegen. Und der Nachbar, der das kaufen will, hat gesagt, nee, kaufe ich nicht. Und dann kaufe ich jetzt doch nicht. Der Preis, die wollten einen Preis geben, den wollten wir alle nicht haben. Und dann habe ich gedacht, so, pass mal auf, jetzt ist mal Schluss hier. Selbst wenn mein Bruder jetzt einen Makler beauftragt, es gibt einen, der dieses Haus will. Und der findet dieses Haus so klasse, dass er das haben möchte. Und zwar das ganze Haus mit allem drum und dran und überhaupt. Und du kümmerst dich da jetzt drum, Heiliger Geist. Einfach mal kümmern. Und ich bin mal raus aus der Nummer. Und einfach mal kümmern lassen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Dass hier oben Ruhe ist. Wie wäre es, wenn du jemand hast, der dir hilft? Dann brauchst du ja, entweder tust du mit ihm zusammen oder er tut für dich. Aber dann lass ihm doch immer seine Arbeit machen. Einfach mal Arbeit machen lassen. Versteht ihr? Und da habe ich gedacht, so, das bete ich jetzt die ganze Zeit. Der findet sich super voll, total hurra. Heute Morgen kriege ich da so auf meinem Handy da so eine Antwort. Mein Bruder schreibt, die kaufen das jetzt. Haben die sich jetzt umentschieden? Haben die mal so eben einfach mal ein paar tausend Taler einfach wieder draufgelegt und das andere Viertel, was sie nicht bezahlen wollten, das bezahlen sie jetzt doch. Sie wollen das Haus also. Ich denke, super, danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus, danke, Papa. Danke, danke, danke, danke. Lass ihn arbeiten. Nimm ihm die Arbeit nicht weg. Ja, wir stehen Jesus auch manchmal im Weg rum. Gott übrigens auch ab und zu mal. Ja, und fürchte dich nicht. Weil das, wovor du dich fürchtest, das willst du nicht erleben. Nicht wirklich. Schalte um auf diesen Modus, der Größere ist in mir. Er ist bei mir. Er verlässt mich nicht. Amen. Der Größere ist in mir und er ist ständig da. Und wir haben eine intime Beziehung miteinander. Er ist mein Freund, er ist mein Bräutigam, er ist mein Geliebter. Er ist der, der mich küsst, der mich immer wieder ruft, der mich Taube nennt, der in mich verliebt ist. Und ich in ihn. Und ich verbringe Zeit mit ihm. Und seine Liebe dringt mich durch und durch, durch mein Herz und durch meine Seele. Das macht mich stark. Das macht dich stark. Auch wenn die Stürme toben, dann darf ich kurz Pause machen, mich zurückziehen und wissen, dass mein Geliebter, der sein Leben für mich gegeben hat. Wir sagen es oft so, ja, Christus ist am Kreuz für mich gestorben und danke Jesus für dein Blut und so. Aber dieses Wort, Gott ist Mensch in Christus geworden, ist auf dieser Erde gekommen, damit er so wird, wie wir sind, damit er unser Schmerz, unser Leid, unsere seelische Befindlichkeiten spürt. Er kennt das, er weiß das und er hat das alles hinweggenommen und unser altes Leben mit ihm dort dort. Und er ist auferstanden und er lebt. Und mit ihm wir sind zu einem neuen Leben bestimmt. In ihm. In ihm leben wir, in ihm weben wir. Und zu ihm gehen wir hin. Und hier sind wir, um Licht zu sein. Das hat mich so berührt, als Joshua Mills in Stuttgart war. Ich hab sein Buch bestellt, Light Warriors. Und das hat mich sehr berührt. Und da möchte ich so gerne noch tiefer in dieser Offenbarung. Es berührt mein Herz sehr. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also wo Jesus in sein Boot ist, der wird nicht in der Finsternis sein. Und dieses Licht, das ist in unserem Geist. Und in unserer Seele ist manchmal so Bereiche, wo ein bisschen Dunkelheit ist. Der Gedanke, das Gefühl. Naja. Aber wenn dieses Licht, wenn einem bewusst wird, Christus lebt in mir. Er ist das Licht. Und dieses Licht durchdringt diese Bereiche der Finsternis, die in meiner Seele sind. Dann ist das durchdrungen von Licht. Und dann kommt alles. Es geht weg. Es kommt ans Licht und es geht weg. Und das ist so wunderbar. Und ich habe jetzt so in Genesis, im 1. Mose, also im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über das Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Also es war alles Finsternis, es war alles Doroboborum. Und manchmal übertrage ich das, manchmal ist im Innern, in der Seele, im Geist ist alles wunderbar, ist alles da. Aber in der Seele ist manchmal so unterschiedliche Sachen, so ein bisschen chaotisch. Und wenn das Licht in uns ist, Christus in uns, und wenn wir sprechen, es werde Licht, dann muss es Licht werden. Dann muss es Licht werden. Es kann gar nicht anders. Und ich habe das selbst erprobt. Es war auch so bei mir in gewissen Situationen, wo ich gedacht habe, oh Hilfe, ich habe meine Gedanken gebunden und deklariert und proklamiert und gelaufen durch die Felder und gesagt und so. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, aber Christus, du bist das Licht. Licht ist etwas Gewaltiges. Gott sprach, es werde Licht. Und plötzlich hat sich alles organisiert. Der ganze Chaos, wie auch immer schlimm das aussah, es wurde Klarheit. Es wurde klar. Also, so wie er ist, bin ich auch in dieser Welt. Und Christus lebt in mir, nicht mehr ich lebe. Also spreche ich in seinem Namen. Es werde Licht in dieser Problematik, in dieser Bereich dieser Seele. Und ich danke dafür. Es ist vielleicht nicht sofort Licht geworden. Aber ich bin dran geblieben und es ist Licht geworden. Amen. Weil das Wort Gottes lügt nicht. Amen. Er hat gesprochen und das ist so. Und er ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und vor allem, das ist so wunderbar, wir sind so geliebt. Wir sind so geliebt. Und immer wieder, indem wir diese Wahrheit zu uns sprechen, dass wir wirklich herausgenommen worden sind aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Da sind wir, wo wir in seiner Gegenwart eintauchen, wo wir uns von ihm lieben lassen dürfen, wo wir uns von ihm verwöhnen lassen dürfen. Er ist unser Geliebter. Und durch diese Beziehung, die wir mit ihm pflegen, in unserem Kämmerlein, in diesem versteckten Ort, das bringt immer mehr das Licht in uns und seine Liebe für diese Welt. Und wir sind das Licht und wir sind das Salz der Erde. Du bist das. Du bist das Licht. Da, wo du hingehst, da muss der Chaos weichen, weil du bist das Licht und du bist das Salz. Und wenn du sprichst, du kommst von einem Königreich der Liebe, von einem Königreich des Friedens, von einem Königreich der Exzellenz. Deine Worte haben eine Substanz. Deine Worte sind königlich und deine Worte bewirken Leben, weil du aus einem anderen Reich kommst. Steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn strahlt auf über dir. Halleluja. Amen. Ich habe einen Vers, den habe ich aus Philipper 3 und irgendwie geht das alles zusammen heute. Wir haben heute gehört von Angst und fürchte dich nicht. Und wir müssen uns darauf erstmal einlassen. Mein ganzes Leben hat mich doch fürchten gelehrt. Aber wir haben hier gehört, fürchte dich nicht. Petrus, fürchte dich nicht. Und dann haben wir was von Intimität gehört. Und ich finde, das gehört zusammen. Und wenn jetzt nicht diese beiden Dinge vorher gewesen wären, dann wäre ich heute falsch am Ort. Halleluja. Aber ich bin heute richtig am Ort. Amen. Amen. Halleluja. Ich will euch was sagen. Es gibt ein bisschen, Paulus hält nicht zurück im alten Neuen Testament. Er gibt Schwarzbrot. Amen. Und ich sage euch, das ist ein Weg des Königs. Aus dem Gefängnis heraus in Philipper 3 spricht er folgendes, Philipper 3, Vers 7. War aber, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis, liebe Oliviera. Die überschwängliche Erkenntnis. Amen. Halleluja, du hast gesagt, du hast eine tiefe Intimität mit ihm. Er küsst dich. Ja, sind wir da? Oh Lord, ich sag's dir, wir werden dorthin kommen. Und zwar gleich. Amen. Halleluja. Überschwängliche Erkenntnis Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles für Schaden geworden. Und ich erachte es für lauter Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich habe meine Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz oder aus meinem alten Leben, lasst uns das so sagen, sondern die Gerechtigkeit von Gott aufgrund des Glaubens. Hier ist ein Shift entstanden. Hier ist Hier ist eine Wechselung stattgefunden. Hier ist etwas Neues gekommen. Hier ist der Gekreuzigte hineingekommen. Das, was ich als Gewinn betrachtet habe, das habe ich um Christi willen als Schaden erachtet. Als Schaden erachtet. Amen. So, was hat denn der Paulus an Gewinn gehabt? Ich weiß, er hat eine gute Bildung gehabt. Paulus hat eine sehr gute Bildung. Er ist gezogen worden als Pharisäer von klein auf und hat, bei Gamaliel war er in der Schule, einer der Besten. Und ich sage euch noch mehr, er hatte sogar Ehre. Er hatte Ehre. Er hatte nicht nur eine Bildung, er hatte Ehre. Er hatte bestimmt Reichtum. Wir wissen, dass die Pharisäer richtig reich waren. Heute Milliardäre vielleicht, ja? Dann hatte er Einfluss. Wir sehen ihn bei der Steinigung des Stephanus. Er hatte Einfluss. Und er war der Chef. Er hat das Ganze überwacht, dass der Stephanus auch gesteinigt wurde. Oh, das war ein Eiferer für das Gesetz. Amen. Er hatte Charisma. Er wurde ausgesucht. Er hatte das Glück, dabei zu sein als Aspirant, als Regenerant für den Sanhedrin. Das war das damalige religiöse Parlament. Und dann hatte er noch weltliche Sympathie, jedenfalls unter seinem Volk. Alle wussten, Paulus, oh, da müssen wir uns in Achtung nehmen. Der Paulus ist der Pharisäer, der kommt mit dem Knüppel vorbei. Ja, das war sein altes Leben. Amen. Das war sein altes Leben. Aber was haben wir? Ich sage, vielleicht hatte der eine in Saus und Braus, du bist vielleicht mit dem goldenen Löffel geboren worden. Aber um ehrlich zu sein, mindestens die Hälfte nicht. Die Hälfte von dieser Kongregation ist nicht mit dem goldenen Löffel geboren. Was hattest du denn gewinnt? Ich will mal ganz kurz sagen, der erste Sohn, wie hieß denn der noch? Wisst ihr das? Der erste Sohn der Menschheitsgeschichte, was war sein Name? Kain. Genau, Adam und Eva, sie hatten den ersten Sohn, der hieß Kain. Und wisst ihr was? Der Kain, das ist das Wort für Erworbenes, für Gewinn. Und ich möchte dich fragen, was hast du denn erworben in dem alten Leben? Was war dein Gewinn? Und ich weiß ganz genau, dass hier einige Leute sind, die haben Gewinn. Leid haben sie gewonnen. Die wurden missbraucht. Das war dein Gewinn. Die hatten Armut. Das war dein Gewinn. Die hatten Schulden, die sind mit Schulden auf die Welt gekommen. Das war dein Gewinn. Bevor du zu Jesus kamst, die hatten Krankheiten, das war dein Gewinn. Die hatten Einsamkeit, Amen, das war dein Gewinn. Verlassenheit, Verachtung und manche gehen dämonische Belastung, das war dein Gewinn. Das war dein Gewinn, bevor du zu Jesus kamst. Das war dein Gewinn, bevor du zu Jesus kamst. Und es braucht eine Furchtlosigkeit, es braucht ein Gottvertrauen. Es braucht ein Gottvertrauen, mit welchem Paulus es aus dem Gefängnis schreibt, in unsere Bibel hinein. Es braucht ein Gottvertrauen, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir in der Zelle, fürchte dich nicht. Ich bin da für dich, ich helfe dir. Irgendwas hat Paulus bewogen, seinen ganzen Reichtum, seine Ehre. Ich kann ja meinen Einfluss ein bisschen geltend machen. Die Christen könnten ja eventuell sauber durchhuschen, so als eine exklusive, ja, wir nennen es dann mal den Weg und ich mache dir mal einen Businessplan dafür. Nein, Paulus hat gesagt, solche Dinge machen wir nicht. Ich achte alles für Schaden. Keine falsche Einflussnahme. Wir machen hier was ganz Neues und fußend auf dem Glauben an den gekreuzigten Herrn. Amen. Und wir müssen uns wagen. Wir müssen uns wagen, Geschwister, keine Furcht zu haben. Wir müssen uns wagen, in die Intimität reinzusteigen, von der wir heute gehört haben. Und viele Leute, und das finde ich sehr gut, gestern bei der Predigt, Apostel Georg Karl, Pastor Georg Karl, hat gestern gepredigt, wir sind nicht ein Club von frommen Alleinunterhaltern und wissenden Theologen, sondern wir sind tatsächlich eine Gemeinde in Bewegung. Eine Gemeinde in Bewegung. Eine Gemeinde auf Mission. Metere bedeutet Glauben senden. Senden. Wir sind ausgesandt. Amen. Wir sind ausgesandt, wir sind nicht für uns selber da. Paulus stellt das mit seinem eigenen Leben im Gefängnis. Plötzlich der reiche Pharisäer. Im Gefängnis stellt er das unter Beweis. Ich sitze hier, ich habe meine Fesseln für euch. Ich durchlebe meine neue Identität in Christus. Ich lasse meinen alten Einfluss aus den Mafia-Zeiten oder sonst etwas. Oder ich lasse meinen alten Einfluss, den lasse ich da. Und ich gehe auch nicht wieder zurück in die Einsamkeit. Es gibt viele Leute, die einsam sind. Wisst ihr, das Tote ist einsam. Hängen vor dem Handy und sonst was. Nur weil sie einsam sind, sprechen sie nicht miteinander. Aber ich verlasse diesen Weg. Der Koinonia, das ist der Gemeinschaftsweg. Ich verlasse den Einsamsweg. Und auch das gehört dazu. Denn ich lasse die Einsamkeit hinter mir und ich strecke mich aus. Und jetzt geht das der zweite Teil, damit ich durch. Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Da. Und jage dem vorgestreckten Ziel, Amen, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Du kannst heute frei werden. Vergiss das, dass du dich selber unterhältst. Vergiss deine Heilung. Werde gesund und folge ihm nach. Heute wurden Ketten gebrochen. Amen, heute wurden Ketten gebrochen. Nimm dieses Ding als deinen ganz kostbaren Abend und bleib deiner Freiheit. Bleib deiner Freiheit treu. Heute nicht nur eine Eintagesentscheidung. Morgen, wenn du aufstehst. Übermorgen, wenn du aufstehst. Bleibe deiner Entscheidung treu. Amen. Amen. Halleluja, Halleluja. Praise Lord, praise Lord. Preis den Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, der seinen Sohn gesandt hat, der alles übernommen hat von uns, den Heiligen Geist uns als Beistand gegeben hat. Ich bin so fasziniert, wie heute alles zusammenläuft, wirklich alles zusammenläuft. Wir haben die Themen, die Inhalte nicht vorher abgesprochen. Halleluja. Halleluja. Er hat mir aufs Herz gelegt, schon letzte Woche den Epheser 3, 14 bis 21, 8 Tage, jeden Tag ein Vers. So, und 3 möchte ich hervorheben. Also, aber ich gehe noch mal einmal ganz durch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Halleluja. Gestärkt werden an dem inneren Menschen. Amen. Und was heißt das, dieses gestärkt werden? Und Kolosser 1, 11 und 12 gibt uns da noch mehr dazu. Mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu einem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Und dann, was können wir dafür tun? Wir haben Einfluss darauf, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Halleluja, hatten wir schon mit dem Licht. Und wir haben Teil am Erbe der Heiligen im Licht. Halleluja. Und das, was unser Preis dafür ist, Dank sagen. Dank sagen. Dank sagen, also an dieser Stelle Dank sagen und natürlich, was Frank eben auch schon hatte, das alte Leben hinter uns lassen. So, wow, Kehrtwende. Aber einfach nur, indem wir dem Vater Dank sagen. Also mächtig, mächtig, mächtig. Und dann geht es weiter mit dem Epheser 3, 17, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Halleluja, Halleluja. Wow. Wow. Dass der Moment, ich bin schon ein zu schnell weitergegangen. Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, das ist nochmal wesentlich. Diesen an dem inneren Menschen, weil es das Äußere vergeht, Halleluja, das Innere erfährt Tag für Tag Erneuerung. Durch unsere Ausrichtung, auch mit dem Dank, aber auch immer unsere Ausrichtung auf Jesus Christus. Das Äußere vergeht. So. Auch letztendlich jede Not, alles, also ja, alles Mögliche vergeht. Aber für mich ist es auch ein Trost, selbst das, was im Moment mich so bedrängt, das ist ja im Äußeren. Das vergeht. Halleluja. Geht nur darum, dass ich nach innen gehe, dass ich nach innen gehe. Das Äußere versucht zu überleben und mich abzulenken. Und dann fängt die Vernunft an, Drehbücher zu schreiben. Wenn ich das jetzt nicht hinbekomme und sowas, oh, und was passiert dann? Und was passiert dann? Und was passiert dann? Das kennen wir. Das kennt unsere Vernunft. Weil wir alle damit groß geworden sind, als wir Jesus noch nicht hatten, dann musste die Seele das so machen. Die musste sehen, dass sie so viel Information wie möglich erfasst und irgendwie das Leben sichert, irgendwie im Äußeren überlebt. So, das ist aber zeitlich, das ist begrenzt. Und das Innere ist ewiglich. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Deshalb auch nochmal im 2. Korinther 4,16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Halleluja. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Halleluja. Und das ist zeitlos, da kannst du jederzeit andocken. Halleluja. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Inneren und Epheser 3,17. Dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. So, ich finde das so faszinierend. In einem Boot mit Jesus. Halleluja. Das Licht von Jesus in uns. Halleluja. Diese Ausrichtung von Paulus auf Jesus. Wow. Und hier geht es nochmal ein drauf. Durch Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wow. Einfach nur ihn wohnen lassen. Wow. Und du wurzelst und gründest in Liebe. Halleluja. Nicht das, was die Welt sagt, und du musst das tun und du musst das tun und dann wirst du geliebt und anerkannt, gemocht und dann hast du Sicherheit. Nein, einfach, ja, einfach, hört sich einfach an. Hingabe an Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Und dann geschieht alles. Aber es ist eben er hat uns zuerst geliebt und dass wir ihn zurücklieben. Und dann, also ich finde, so im Johannes 14,23, da fragen die Jünger Jesus, warum erzählt er ihnen alles und nicht jedem alles? So, und Jesus antwortet und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich glaube, wenn wir das weltlich denken, ja, wir sind gehorsam, wir folgen seinem Wort und dann liebt er uns. Nein, es ist andersrum. Jedenfalls, das ist so habe ich es auf dem Herzen, wenn wir ihn lieben. Ja, was wollen wir denn anderes als einfach nur, das kennen wir doch schon selbst von unserer ersten Liebe her. Also wir waren das erste Mal richtig verliebt und sowas. Und wir haben nur Augen für den anderen gehabt. Und was kommt da an? Was ist wohlgefällig? Wenn wir verliebt sind, dann werden wir das Wort folgen, dann werden wir ihm folgen, weil das Wort ist ja auch wieder Jesus und der Vater. Halleluja. Und wir werden dem folgen, einfach aus der Liebe heraus, aus dieser gewurzelten und gegründeten Liebe. Halleluja, Halleluja. Und, dass wir da drin bleiben, ich finde, irgendwie ist das auch ein Liebesgeschenk, weil Johannes 14,26 der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der hat uns einen Beistand geschickt. Ich mag dieses Bild, das kam mir einfach so. Das ist sein Liebesgeschenk. Er liebt uns so sehr, er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Wow, hey, wir wären doch bescheuert, wenn wir dieses Geschenk nicht annehmen würden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ja, und das ist wie ein Anklopfen an der Tür. Aha. Und in Offenbarung 3,20 ist auch, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wow. Und ich habe die Tage nochmal also eine Filmszene gesehen aus der Passion am Teich von Bethesda, wie Jesus mit den Jüngern da zu dem Gelähmten geht, der seit Jahrzehnten schon wartet, dass er mal der Erste ist, der in den Teich springt. So, und er fragt, und Jesus spricht ihn an, und aber ganz am Anfang, so in der filmischen Darstellung ist so, ah, da ist der, den ich aufsuchen will, weil der gehört hier nicht hin. So, und er spricht ihn an und der Gelähmte dann, bist du der, der mich hineinträgt? Und wir wissen, was im Wort dazu steht. Jesus fragt ihn, willst du geheilt werden? Verstand würde natürlich sagen, hey, na klar will ich geheilt werden. Aber und dann kommt so eine, das ist dann die filmische Darstellung, dass Jesus nochmal wiederholt, willst du geheilt werden? Du hast noch nicht auf meine Frage geantwortet. Und so langsam setzt sich was in Bewegung bei dem Gelähmten. Und Jesus sagt dann auch, ja, du wartest auf diesen Teich, aber der wird dir nichts bringen, das weißt du. Aber du willst auch nicht falsche Hoffnungen machen. Und das ist auch verständlich. Und dann fragt Jesus ihn nochmal, willst du geheilt werden? Und dann wird ihm klar. Und dann wird er geheilt. Und er schaut Jesus an. Und das ist für mich so eine Szene, es hat mich so berührt. Jesus kommt gezielt zu ihm hin. So. Weil er ihn heilen will. So. Und das hat in mir so eine tiefe Zuversicht. Jesus wird kommen und alle Heilung mir schenken, geben, bewirken. So, ich brauche nur Ja zu sagen. Willst du geheilt werden? Aber immer in der Zeit, wo Jesus kommt und mich aufsucht. Halleluja. Es braucht wieder diese innige Beziehung. Diese innige Beziehung mit ihm. Halleluja. Halleluja. Und das braucht im Grunde genommen auch eine Kapitulation. So, das ist, und mit ganz schnellen und wenigen Worten, bei Hiob in 42 ist das so deutlich. Und die Luther-Übersetzung, Moment. Die Luther-Übersetzung, die gefällt mir da so sehr. Da. Und also Hiob ist im Gespräch mit Gott und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du mir dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne Einsicht geredet und was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Das ist dieses alte Leben, was wir auch bei Paulus hatten. So, ne? So und dann so höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Jesus anschauen. Darum gebe ich auf. Darauf wollte ich hinaus. Ich gebe auf. Ich gebe auf diese alte Anstrengung, dieses alte Kämpfen, so, das gebe ich auf. Oder ich gebe all meine Privilegien auf, wie Frank gesagt hat. Es geht mir um dieses Aufgeben, die große Kapitulation. Und dass wir das tagtäglich wieder machen und stattdessen einfach danke, aber Vater. Danke, aber Vater, weil ihr erinnert euch an den Einstieg, dann bekommen wir neue Kraft. Halleluja, Halleluja. Wir haben den besten Gott. Halleluja. Bist du davon überzeugt? Den allerbesten Gott, der uns liebt, der uns zuerst geliebt hat, bevor wir ihn noch irgendwie zurücklieben konnten. Und das finde ich, ist unser Fundament. Und dieses Fundament zieht uns auch zu Jesus, dass wir wissen, seine Liebe ist zuerst. Seine Liebe war zuerst und seine Liebe wird immer sein, egal ob wir immer gut performen oder mal nicht so gut performen. Seine Liebe ist da und wir sind in ihr gewurzelt und gegründet. Und das ist letztlich unser Lebensweg, dass wir immer tiefer in seiner Liebe gewurzelt und gegründet sind. Und das ist echt, ich glaube, ist wirklich das Schönste, was wir hier auf dieser Welt erleben können und auch in alle Ewigkeit, dass wir immer tiefer in ihm gewurzelt und gegründet sind und ihn immer tiefer lieben. Und ich hatte so für dieses Jahr, ich habe einfach ein Wort bekommen, Herrlichkeitswege. Und ich glaube, Gott hat Herrlichkeitswege für alle von uns. Wunderbare Wege. Was sind Herrlichkeitswege? Herrlichkeitswege sind Wege über unserem Verstand, über dem, was sich unser Verstand überlegen kann und ausdenken kann. Es sind Wege über unserer Kraft. Es sind übernatürliche Wege, es sind herrliche Wege, es sind Liebeswege, es sind göttliche Wege. Hast du Lust auf göttliche Wege dieses Jahr? Göttliche Wege, nicht menschliche Wege. Die kennen wir, ne? Also menschliche Wege. Die fühlen sich am Anfang ziemlich stark und powerful an, aber die Kraft lässt schnell nach. Und Gott möchte aber, dass wir aus seiner Kraft leben. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und er möchte, dass wir dieses Leben einfach leben, dass wir aus dem Weinstock ziehen, alles, was wir brauchen. Dass wir unsere Kraft, uns den Saft, ja, der Saft, der im Weinstock ist, alle Kraft, alle Herrlichkeit, alle Schönheit von ihm ziehen. Und Jesus sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, Herrlichkeitsweg, die Wahrheit und das Leben. Wie wird unser Weg aussehen, wenn wir mit ihm gehen, wenn er der Weg ist? Die Wege, die wir gehen, werden voller Wahrheit sein. Und sie werden voller Leben sein. Herrlichkeitswege, seine Wege, sind Wege der Wahrheit. Wege, die direkt zum Vater, niemand kommt zum Vater außer durch mich, sind Wege, die Leben auf sich haben. Weißt du, wenn du auf einem Weg gerade bist und du merkst, das ist kein Leben, dann frag dich, wo bin ich irgendwo abgebogen, wo ich das Leben verloren habe, wo kein Leben mehr drauf ist. Also wenn du das merkst, keine Verdammnis, kann jedem mal passieren, aber dann gucke ich wieder, wo ist Jesus eigentlich auf meinem Weg, damit ich wieder auf seinem Weg lebe und dann wird sich wieder Leben einstellen. Ich werde wieder Leben spüren. Weißt du, wir sind hier, um sein Leben, sein Licht in unserem Leben zu merken auch. Sein Leben zu leben. Also die Menschen, verstehen alles Mögliche unter Leben. Aber wir haben das Leben. Jesus ist das Leben. Wir haben das Leben an jedem Tag, ob wir schwierige Umstände haben oder leichte Umstände. Aber wir haben das Leben. Und es ist das Auferstehungsleben. Jesus ist auferstanden von den Toten. Also das Leben, das du hast, ist ein Auferstehungsleben. Sag mal, ich habe ein Auferstehungsleben. Sag zu deinem Nachbarn, du hast ein Auferstehungsleben. Ein Auferstehungsleben. Jeden Morgen neu stehst du auf. Ja, jeden Morgen, auch wenn der Wecker klingelt, dann hast du ein Auferstehungsleben, dann erinnerst du dich dran. Ich habe ein Herrlichkeitsleben, ich habe ein Auferstehungsleben und ich feiere heute wieder Auferstehung, wenn ich mein Bett verlasse. Halleluja. Halleluja. Und es ist ein Leben, Johannes 5 hat er gesagt, Vers 19, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Huhu. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Bist du sein Sohn? Amen. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Der Vater liebt den Sohn. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Also zeigt er dir alles, was er tut. Halleluja. Halleluja. Amen. Du sagst, er zeigt mir gar nicht immer alles, was er tut. Wir sind seine Schafe und wir hören seine Stimme. Wir müssen es nur richtig eintunen und dann hören wir seine Stimme. Und das sind ja diese Herrlichkeitswege. Wir hören seine Stimme und es ist wichtig, dass wir uns das nicht vom Feind rauben lassen. Ich bin sein Schaf, ich bin sein Sohn, ich bin seine Tochter und ich höre seine Stimme. Punkt. So ist es. Ich höre seine Stimme. Ich kenne sein Wort. Ich bin in seinem Wort zu Hause. Das heißt, ich bin in seinem Geist zu Hause. Und ich höre seine Stimme. Seine Stimme ist immer eine Stimme der Liebe. Immer. Seine Wege sind immer, seine Herrlichkeitswege sind immer Wege der Liebe. Wenn du irgendwie eine Stimme hörst, die dir einen Weg zeigt, der nicht Liebe ist, dann vergiss ihn. Vergiss ihn sofort. Alles, was dich aus der Liebe rausbringt, kann nicht sein Weg sein. Kann nicht sein, ich meine, Jesus war total klar. Ne? Also du kannst jetzt sagen, die Pharisäer fanden seinen Weg nicht sehr liebevoll. Zum Beispiel die Tische alle umzuwerfen und so weiter. Und die Pharisäer als Schlangen und Otterngezücht zu bezeichnen. Das waren Liebeswege, das waren Herrlichkeitswege. Halleluja, weißt du? Manchmal müssen wir religiösen Geistern, manchmal vielleicht in uns selber, ja, sagen, die Meinung sagen. Und sagen, ich habe mit dir nichts zu tun. Weil der Weg der Liebe ist sein Weg und ist ein Weg drüber hinaus. Und ich erzähle euch noch von einem Traum, den ich hatte und der passt absolut zu den Herrlichkeitswegen. Ich habe geträumt, dass ich mit ein paar Leuten aus der Gemeinde unterwegs war, draußen. Und dann sind wir schließlich an einen Berg gekommen und dieser Berg ging fast senkrecht hoch. Und es war wie so schwarzer, grauer Schiefer und nass. Und also man musste eigentlich da hoch. Ging eigentlich. Und ein paar aus der Gemeinde, die so richtig sportlich waren, die haben da angefangen hochzukraxeln. Und ich wusste, das packe ich nicht, schaffe ich nicht, komme da nicht hoch. Und dann kam aus dem Himmel, also im Traum, aus dem Himmel kam ein Seil. Und an dem Seil war ein Sitz. Und dieser Sitz war wie ein Campingsitz. Einfach. Einfach nur ein Sitz ohne irgendwelche Fußstützen oder Armlehnen oder irgendwas. Es war nur so ein Sitz. Und dann wusste ich setze mich einfach auf diesen Sitz und halte mich an diesem Seil fest. Und in dem Moment, als ich mich dann draufgesetzt habe, ging es in den Himmel. Und hoch, an diesem Berg, an den ich gekommen war und ich wusste, ich komme da nicht hoch, hat Gott mich hochgehoben. Und dann sind wir wirklich über Wälder und Wiesen geflogen. Und ich glaube, das hat er für mich und das hat er für jeden Einzelnen von uns. Wenn dein Berg vor dir ist und du sagst, den schaffe ich nicht, Herr, dann was sagen wir dann? Hilfe! Gib mir dein Seil und deinen Sitz. Halleluja. Und er ermutigt uns. Gott redet auch durch Träume. Und bestätigt sein Wort durch Träume. Wir verlassen uns nicht auf unsere eigene Kraft. Wir können nichts tun, außer er zeigt es uns. Wir können nichts tun ohne seine Kraft. Aber mit ihm können wir alles tun. Alles tun. Und sein Seil kommt immer zur rechten Zeit. Und sein Sitz. Er kommt nicht zu spät. Wir hatten das schon am Anfang. Ne? Er kommt nicht zu spät. Das Wichtige ist, wir sind auf ihn ausgerichtet. Wir starren nicht auf den Berg. Und sag, wie hebt er sich hinweg? Ja, also gut, wir sprechen auch zu Bergen und sie heben sich weg. Amen. Das machen wir auch. Aber manchmal kommt einfach, dieses Seil. Und wir setzen uns drauf auf diesen Sitz. Und Gott nimmt uns hoch. Und wir sind über den Dingen. Und eigentlich ist es eine Sache, die er schon längst gemacht hat. Er hat uns schon hochversetzt. An den höchsten Ort mit sich. Wir herrschen, du herrschst mit Christus von himmlischen Orten aus. Du bist kein Opfer. Wir sind keine Opfer. Das ist so wichtig. Wir sind keine Opfer. Sondern wir haben die Größten der Größten und den Herrlichsten der Herrlichen. Den, der der Weg ist. Wir haben den in uns. Er ist der Weg. Also es gibt immer einen Weg, auch wo wir keinen mehr sehen. Ich habe dann keinen Weg mehr gesehen, als dieser Berg vor mir war. Aber dann kam der Weg Gottes. Und wir kennen, er liebt es einfach, wenn wir anerkennen, Herr, ich weiß nicht weiter, aber du weißt weiter. Und dann kommt sein Seil und sein Sitz und hebt dich hoch und hebt dich rüber. Amen. Ja, ihr Lieben, was mir gerade so bewusst wurde bei all den Predigten, so mehr und mehr kam mir das so. Letztendlich geht es immer nur um die Frage, von welchem Baum wir essen. bei allem. Darum geht's. Von welchem Baum isst du? Damals im Paradies gab es zwei hauptwesentliche Bäume, die speziell bezeichnet wurden. Es gab natürlich viele Bäume, aber zwei Bäume wurden bezeichnet. Und das eine war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und von ihm hat Gott gesagt, sollst du nicht essen. Und es gab den Baum des Lebens, von dem durften sie essen. Aber nachdem sie aus dem Paradies rausgeschmissen wurden, durften sie auch nicht mehr vom Baum des Lebens essen, sondern der Zugang war ihnen verwehrt, weil sie hatten vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Jesus Christus aber kam, um uns den Weg zum Baum des Lebens wieder frei zu machen. Ja, er selber ist der Baum des Lebens. Ja. Dieser Baum des Lebens in Offenbarung 22, kannst du sehen, er steht wirklich in der Mitte, der direkt da beim im Thron sozusagen, da kommt er hervor, dieser Baum des Lebens. Ja, Jesus ist der personifizierte Baum des Lebens. Und alles in deinem Leben entscheidet sich letztendlich immer wieder, heute, als Christ. Ja, als Christ kannst du von diesem Baum des Lebens essen. Amen, du hast Zugang. Aber als Christ kannst du auch immer noch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Das aber bringt Tod hervor. Amen. Das heißt, deine eigene Vorstellung, deine eigenen Ideen, deine eigenen guten Gedanken, deine eigenen Wege, ja, das bringt letztendlich nie Leben hervor. Herrlichkeitswege, wie Irina gesagt hat, sind Wege, die kommen hervor in deinem Leben, wenn du isst vom Baum des Lebens. Amen. Es sind Lebenswege Gottes. Es sind übernatürliche Wege. Es sind Wege über deinem Denken. Es sind Wege, die kommen zustande, wenn du von diesem Baum des Lebens isst. Und du musst immer wieder neu die Entscheidung treffen. Ja. Eno hat so schön gesagt, am Anfang des Essens des Baums des Lebens, das sage ich jetzt dazu, aber er hat dieses Wort gebracht, Kapitulation. Am Anfang des Essens des Baums des Lebens steht immer die Kapitulation. Vor der Kapitulation wirst du immer vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Und zwar unbewusst, ob dir das klar ist in dem Moment oder nicht klar ist. Aber du wirst von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, weil du nicht kapituliert hast mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Denken, mit deinem eigenen Tun, mit deinen eigenen Vorstellungen. Dann bleibt dir der Baum des Lebens verschlossen, weil nur in Jesus ist er geöffnet. Und Jesus wird zugänglich für dich, indem du vor ihm kapitulierst, indem du dich vor ihm beugst, indem du sagst, Jesus, ich brauche dich. Hey, alles andere, Frank hat es gesagt, alles andere erachte ich für Dreck. Ich lasse es hinter mir, es interessiert mich nicht. Ich will vom Baum des Lebens essen. Ich will von dieser Liebe, von der Oliveira gesprochen hat, genießen. Ich nehme davon, denn daher kommen diese übernatürlichen Wege in meinem Leben hervor. Amen. Wie viele von euch sind entschieden, wirklich vom Baum des Lebens zu essen, anstatt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Weißt du, das ist jeden Tag eine neue Entscheidung. In allem, was du tust, weißt du, wenn du zur Arbeit gehst und Dinge tust, du legst vorher sozusagen den Maßstab oder die Grundlage dafür, aus welcher Quelle tust du die Dinge, die du tust. Und du kannst sie immer aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse machen. Und manche sind relativ gut da drin, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und deswegen wissen sie dann auch Sachen und kriegen auch Sachen gebacken, vielleicht bis zum gewissen Grad. Und trotzdem, Leben kommt nicht hervor. Leben, göttliches Leben, Liebe, Frieden, Herrlichkeitswege, alle diese Dinge kommen nicht hervor, solange du isst vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Bei allem, auch wenn du Gott dienst, wenn du predigst, wenn du Kranken dienst, es ist alles immer wieder neu die Frage. Dienst du, predigst du, machst du, tust du aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, greifst du zurück auf das, was du weißt, auf das, was du erkannt hast, auf das, was du erfahren hast, auf das, wie es immer funktioniert hat oder wie es letzte Woche funktioniert hat. Ja, du greifst auf das zurück, sagst, okay, da hat es so funktioniert, dann machen wir es jetzt auch so. Ist schon der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Selbst wenn du vor einer Woche gegessen hast vom Baum des Lebens und es hat funktioniert und eine Woche später versuchst du, das einfach das Gleiche zu machen, dann ist schon nicht mehr der Baum des Lebens, sondern dann ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Weil der Baum des Lebens ist immer jetzt. Er ist immer jetzt frisch. Es ist immer wieder im Jetzt die entscheidende Frage, was will er? Und somit musst du immer wieder neu im Jetzt kapitulieren vor ihm und sagen, Herr, ich brauche dich, ohne dich kann ich nichts tun, ohne dich weiß ich nichts. Aber ich vertraue dir, ich beuge mich vor dir und dann wirst du übernehmen. Ja? Irina hat es gesagt, er zeigt uns alles, was er tut. Wann zeigt er dir alles, was er tut? Wenn du kapitulierst. Davor überlegst du, was tut er, wie tut er es, oh, wie funktioniert es, du hirnst herum, machst einen Plan, Businessplan oder was auch immer für alles und du hirnst herum und ich habe nichts gegen Businesspläne, das hat alles seinen Platz in bestimmten Rahmen, aber weißt du, am Ende des Tages musst du deinen Businessplan vor Gott hinwerfen und sagen, Herr, okay, das ist alles Dreck, jetzt sprich du und was Gott bestätigt und was Gott übrig lässt, ist gut und was er verändert, kann er verändern. Amen. Halleluja. So wollen wir gehen. Wollen wir solche sein, die vom Baum des Lebens essen? Komm, stehen wir mal auf zum Schluss. Tun wir mal im Glauben noch eine Runde essen zum Schluss, okay? Du hast Wort Gottes gegessen heute Abend, jetzt isst du noch vom Geist. Ja? Das heißt, durch Glauben, weißt du, Jesus ist bereit, dich von sich selber essen zu lassen. Ja, wir können jetzt an der Stelle zum Beispiel Abendmahl feiern. Das machen wir jetzt nicht, weil das haben wir nicht vorbereitet. Aber da hast du tatsächlich im Geistes vor Augen. Ja? Also da isst du bewusst vom Baum des Lebens. Mach dir das immer wieder klar. Das Abendmahl ist nicht einfach nur irgendwie so ein Ritual oder so, das man so macht, einfach so als gemeinschaftliches Ritual, sondern du isst vom Baum des Lebens. Du machst dir bewusst, wovon du isst. Aber auch wenn du nicht jetzt das Brot oder den Wein isst, kannst du von Jesus essen als dem Baum des Lebens. Ja? Amen. Also, sprich mal mit mir zusammen ein Gebet zum Schluss. Sag, Vater, im Namen Jesus entscheide ich mich. Ich esse nicht mehr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, sondern mein Baum ist der Baum des Lebens, ist Jesus Christus. Der Herr des Lebens. Von ihm esse ich. Von ihm empfange ich. Alles, was ich brauche. Im Glauben nehme ich seine Weisheit, seine Erkenntnis, seine Wege, seine Kraft, seine Klarheit, sein Wissen. Ich nehme es auf in mir. Oh, in Jesu Namen. Jetzt isst man gerade im Glauben. Nam, nam, nam, nam, nam. Wie auch immer du das machen willst, sag einfach jawohl. Ich sage immer manchmal so, ja, Herrlichkeitsgymnastik. Du greifst hinein in die Herrlichkeit und du sagst, jawohl, ich empfange es. Ich empfange deine Weisheit für mein Leben. Ich empfange deine Wege für mein Leben. Ich empfange deine Kraft für mein Leben. Ich empfange deine Sicht für mein Leben. Ich empfange deine Liebe für die Menschen um mich herum und für mein Umfeld in Jesu Namen. Ich empfange, oh, und ich empfange die Frucht der Freude im Herrn. Halleluja. Also während Paulus im Gefängnis war, wir hatten es vorher vom Philipperbrief, hat er gesagt zu den Philippern, hey, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Wie konnten sie sich freuen? Wie konnte Paulus sich im Gefängnis freuen? In diesem dunklen Loch, in diesem Rattenloch, wo die Ratten durchliefen und wo die Kloake durchging. Die römischen Gefängnisse waren keine Hotels, sondern das waren wirklich, wirklich dunkelste Verliese. Aber wie konnte er sagen, freut euch im Herrn alle Zeit? Wie konnte er sich im Herrn da drin freuen? Weil er gegessen hat vom Baum des Lebens. Weißt du, der Baum des Lebens ist da, der ist in deinem Leben für dich zugänglich, mitten in der größten Finsternis, die vielleicht um dich herum sein mag. Sag mal, danke, Vater, dass der Baum des Lebens immer für mich da ist, dass ich zu jeder Zeit von ihm essen kann. In alle Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Du bist so gut. Wir lieben dich einfach. Wir danken dir, Herr, dass du uns durch den Baum des Lebens heute Abend gestärkt hast und immer weiter stärkst, Herr. Und wir bleiben dabei. Wir weigern uns, von dem anderen Baum noch zu essen. Halleluja. Also, Kapitulation ist nicht nur einmal eine Sache, wo du dich bekehrst, dass du kapitulierst und dadurch bekehrst du dich und empfängst Jesus als deinen Erlöser, sondern jeden Tag neu kapitulierst du. Sagst, Herr, ich brauche dich. Und dann, njam, njam, njam, njam, njam, njam, njam, isst du vom Baum des Lebens. Okay, und dann wird's klar und dann siehst du klar und dann, wow, und dann kannst du gehen aus einer anderen Kraft heraus. Halleluja. Übernatürlich geleitet. Herrlichkeitswege sind für dich vorbereitet. Oh, danke, Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Amen.